Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Lose to Win. Der Podcast, in dem du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, wieso Angstbeißer bluten und warum die Landkarte nie die Landschaft ist. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Vom Denken und der Angst. Meine Hände sind voller Blut. Mein Hund steht ruhig neben mir. Aus ihrem Ohr tropft es auf dem Waldboden und ich suche sie nach weiteren Wunden ab. Auch der andere Hund blutet an der Pfote und steht geschockt auf dem Weg. Vor 5 Minuten war noch alles okay. Und plötzlich ist alles anders. Die beiden Hündinnen standen voreinander und dann ging es ganz schnell. Bellen, knurren, raufen, beißen. Von einer auf die andere Sekunde, ohne einen für uns Menschen erkennbaren Grund. Geistesabwesend schmeiße ich meinen Autoschlüssel nach den Hunden. Sie springen kurz auseinander und mein Freund nutzt die Chance, seine Hündin beiseite zu ziehen. Was war da gerade nur passiert? Mein Hund hat angefangen. Ich hatte so Angst, dass es passiert, sagt er traurig, während ich die Nummer der Tierklinik heraussuche. Seine Hündin wurde vor ein paar Monaten schon einmal gebissen und seitdem reagiert sie unsicher beim Aufeinandertreffen mit anderen Hunden. Lass es uns doch einfach probieren, hatte ich ihm im Vorfeld vorgeschlagen. Wir haben eine 50-50 Chance. Es kann passieren, dass sie sich beißen. Das muss es aber nicht. Nun stehen wir vor der Klinik und warten, dass wir hineingebeten werden. Mein Freund versucht eine Erklärung zu finden, warum das alles gerade passiert ist. Ich hingegen bin völlig ruhig. Es hätte auch gut gehen können, sage ich zu ihm. Es sind Tiere, die ihre ganz eigene Sprache miteinander sprechen. Am Nachmittag rufe ich die Züchterin unserer Hunde an, um zu erfragen, ob es eine Möglichkeit gibt, die beiden wieder zueinander zu bringen. Auch erzähle ich ihr, dass die Hündin meines Freundes schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ihre Antwort war so unheimlich logisch in diesem Moment. Sie sagt, nun, sie hat so reagiert, weil sie Angst hatte und bevor der andere Hund sie beißt, beißt sie lieber zuerst. Als Prophylaxe, möchte ich wissen. Ja, das kann man so deuten, ist ihre Antwort. Ich komme nicht umhin, gleich an einige Beispiele zu denken, in denen Menschen ganz ähnlich reagieren. An mich zum Beispiel, in meinen jüngeren Jahren. Da habe ich mir Geld durch kleine Modeljobs dazu verdient. Damals bekam ich oft das Feedback zu meiner Person, ich würde sehr arrogant und unnahbar wirken. Lange habe ich das selber geglaubt, so zu sein und rechtfertigte dazu, eine gewisse Arroganz hält mir Menschen auf Abstand. Heute, 20 Jahre später, erinnere ich, dass ich mich oft unwohl fühlte, wenn mich die Gäste bei solchen Modenschauen beäugten, ich Angst vor ihrer Meinung über mich hatte. Meine Scham ob der Beurteilung brauchte einen Deckeffekt. In meinem Fall war es die Arroganz, die meine Angst im höchsten Maße überdecken konnte. Quasi mein Beißen, bevor es jemand anders tut. Hast auch du schon mal aus Angst gebissen, bevor es jemand anderes tut? Vielleicht kennst du es ja aus deinem Job, im Umgang mit Kollegen oder dem Chef. Oder aus dem privaten Bereich, bei deinem Partner oder bei deinen Freunden. Beißen bzw. Abstand halten kann auch ein Blick sein, Worte, ein Gefühl, das dem anderen vermitteln soll. Bevor du mich verletzt, tue ich es. Nun, ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob Angst vor etwas, was passieren könnte, nicht der schlechteste Ratgeber ist in Zwischenmenschlichkeiten. Wie oft erwischen wir uns dabei, in einer Situation, die für uns unsicher wirkt, zu denken, ach, das klappt eh nicht. Oder, der kann mich sicher nicht leiden, der guckt schon so komisch. Oder, das kann doch nicht gut gehen. Selbst in schönen Situationen haben wir manchmal von einer auf die andere Sekunde Angst. obwohl wir uns in einem Moment des Glücks befinden, dass genau und gerade dieser Moment auch sofort, durch welche Umstände auch immer, wieder vorbei sein könnten. Es kann ein Freund sein, der uns warnt. Eine Erfahrung, die wir in uns tragen, die in diesem Moment den Antrieb mindert, uns bremst, ihn in seiner Reinheit zu genießen. Wir analysieren, bewerten und zerdenken ihn, um vorbereitet zu sein auf etwas, was eventuell kommen könnte. Einfach mal machen. Den Satz hat sich ja auch schon der ein oder andere gehört. Doch wie oft machen wir denn einfach, ohne Angst oder Unvoreingenommenheit? Fakt ist, wir wissen nie, was passiert. Wir denken es zu wissen, doch wissen wir es nicht. Wir malen uns Szenarien aus und denken, wir könnten sie beeinflussen, indem wir vorher alle Möglichkeiten durchgehen, um gewappnet zu sein für das, was kommt. Corona ist da ein schönes Beispiel. Wir wussten nicht, was kommt. Und auf einmal ist es da. Was können wir machen? Können wir planen? Wollen wir prophylaktisch gelähmt sein und die Zukunft mit Angst in den Augen betrachten? Der Satz, nach Corona wird die Welt anders sein. Nichts wird sein, wie es mal war. Haben wir vielleicht in den letzten Tagen überall einmal gelesen oder gehört? Ich für meinen Teil denke, ja, es wird anders sein. Jedoch hat noch immer jeder für sich seine Selbstverantwortung und vor allem eine Selbstbestimmung im Denken und Handeln. Du kannst beeinflussen, was du denkst und wie du dein Leben fühlen und in ihm handeln willst. Du bist der Herrscher deines Reichs und die Landkarte ist nie die Landschaft. Du hast es in der Hand, ob du zuerst beißt oder den Moment wirken lässt, ohne ihn zu bewerten, du dich von der Angst leiten lässt. Wann hast du das letzte Mal gebissen? Obgleich im Nachhinein ein Verteidigen nicht notwendig gewesen wäre. Kannst du dir vorstellen, in eine Situation zu gehen, ohne zu denken? Dich einfach darauf einzulassen? Vielleicht diesmal mit dem Satz im Kopf, was, wenn alles gut geht? Statt, ich kann mir schon vorstellen, dass das alles schlecht wird. Mir fällt ein Dozent aus meiner Ausbildungszeit ein, der immer sagte, dein ganzes Leben ist eine self-fulfilling prophecy, wenn du es so willst. Heißt, dein ganzes Leben ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Will meinen, was du dir denkst, was du fühlst, wie du fühlst, was du für dich voraussagst, wird eintreffen, denn du investierst deine Energie in eine Illusion des Gelingens oder des Scheiterns. Wäre es da nicht an der Zeit, umzudenken? Mein Hund liegt neben mir in der Sonne auf dem Boden. Ihr Ohr trägt noch die Wunden des Kampfes, doch ist sie ganz entspannt. Der Moment des Angriffs ist vorbei. Wir hingegen, mein Freund und ich, wir sprechen noch oft darüber, weil wir in der Situation so erschrocken waren. Wir können es auch als gegeben hinnehmen, denn ändern können wir weder in der Vergangenheit etwas, noch können wir in der Zukunft etwas beeinflussen durch Denken. Es hätte auch gut gehen können. Welche Dinge könnten bei dir gut gehen, wenn du nicht denkst? Meine Lieben, ich danke euch wieder recht, recht herzlich fürs Zuhören und ja, für die E-Mails, die ich bekomme, für die Telefonate, die ich gerade führen darf. Ich freue mich da sehr drüber und auch immer wieder für das Feedback, was mir auch immer wieder den Mut gibt, neue Loose-Win-Folgen zu schreiben, weil manchmal ist es gerade, wo ich nicht arbeite und den ganzen Tag irgendwie ja, zu Hause bin, ist es gar nicht so einfach, Situationen zu finden, die man so für euch schreiben kann, als dass sie ja, als dass sie dann so eine Lose-to-Win-Situation wären. Aber das Leben zeigt mir auch wieder was anderes, nämlich immer, wenn ich nicht damit rechne, kommt eine Situation und ich habe dann immer große Freude, diesen Podcast zusammenzuschreiben für euch. Und ja, freue mich. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid gesund und lasst euch nicht runterziehen von der ganzen Corona-Sache, nenne ich mal so. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich natürlich auch nach wie vor weiter kontaktieren unter d.weber@hardlight-coaching.de oder Instagram dianaweber1414 oder bei Facebook. Sucht einfach unter Diana Weber psychologisches Management Training. Auch findet ihr meine Handynummer unter beiden Homepages, nämlich www.hardlightslosetowin.de und unter hardlightcoaching.de findet ihr es auch und kontaktiert mich, wann ihr wollt. Ich freue mich immer und hoffe, ihr bleibt gesund und munter, passt auf euch auf und freue mich auf den nächsten Podcast in 2 Wochen. Bis dahin.